Gerade nicht. Du musst eben bei draußen noch helfen. Bin ich hier bei Friedmann oder was? Mensch, Meier. Besser. Ja, jetzt mal Licht an, dass man weiß, wo man ist. Dass ich hier mal schön CD einlegen kann. Eine Demütigungs-CD. So. Da sind jetzt so gleich wieder schon wieder forsche Anruferinselleitung. Ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon brauchen kann. Sag mal, das Mikro ist aber auch so komisch verstellt, dass er mir das praktisch in den Mund direkt drin drücken muss. Oh! Mann, sag mal, oh nee, Langenfeld, was machst du hier? Dass sie dir eine Sendung gegeben haben, ey, das ist aber auch echt ein Wunder. Was steht denn aber hier schon wieder auf dem Bauch? Was hast du dir wieder Bauchpinseln lassen? Was soll das heißen? Ach, lies mal 184. Hier, freuen die sich, Johnny Botten Berlin? Was ist denn das? Sind das Schuhe? Nee, das sind Jungs. Wieso denn? Wieso das Botten Jungs sind Schuhe praktisch. Sind doch keine Jungs. Ich glaube, ich fange hier erstmal mit einer Gemütsmusik an, oder? Jetzt rufen die hier schon wieder alle an. Naja, so ist aber auch richtig. Warum rufen da nicht alle an, sondern hier nur so eine Minderheit? Das gefällt mir nicht. Wird man so begrüßt? Was machst denn du jetzt? Du gehst jetzt raus, Beine hoch, oder was? Was machst du? Du schließt mich ein? Dass ich hier so schön durchsende. Ah. Nee. Ich sag nur, no woman, no cry, du. No. Mann, was ist denn los? Hallo? Ach, siehste. Und, was ist denn hier los? Warte. Och, Mann. Wieder einer von den ganzen... Hallo? Naja. Kinder, das waren die also. Naja. So, wir, naja. Ach, ich mach erstmal eine kurze Musik und dann fangen wir an, oder? Einspruch? Nee. is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, am Anfang dieser Sendung steht eine gigantische Enttäuschung. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, willst du wissen, warum ich jetzt total enttäuscht bin? Ja. Weil ich dachte, Mann, kann man heute wieder mal fetzige Hörermusik spielen? Und? Was habe ich letzte Woche gemacht? Aufgerufen, einen wunderbaren Song zu covern. Diesen vietnamesischen Sturmtrauermarsch. Dass man den mal richtig so Drum and Bass mäßig covert. Und was ist passiert? Tja. Nischt. Mann. Ist doch, aber du sagst es. Mann. Ist doch aber auch eine Schande, oder? Würde ich sagen. Möchte man bei so einem Schandesender arbeiten? Nein, möchte man eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hörer. Wie steht's denn um deine musikalischen Fähigkeiten bestellt? Oh Gott. Was heißt nur Gott? Naja, nicht so gut. Warum denn nicht? Tja. Aber du liebst Musik. Naja. Du liebst? Wie? Fanny Van Dan und vietnamesische Sturmtrauermärsche. Das sowieso, ja. Und Kokainlieder. Na, ganz genau. Genau, von denen ja heute der eine oder andere zu hören sein wird. Ja. Ja, wie heißt du denn eigentlich? Björn. Ach, du hast jetzt so angerufen, um mal anzurufen. Ja, genau, weil ich noch nie durchgekommen bin. Das ist sehr ehrenwert, Björn. Kennst du denn nicht so Leute, die so bandmäßig drauf sind? Oder wenigstens so Musikcomputerprogrammierungsmäßig? Na, ich kenne höchstens so einen Rapper. Einen Rapper? Ja. Aber der muss doch dann auch im Hintergrund immer noch irgendwie Musik haben. Oder ist es ein trockener Rapper? Ein so-called Dry Rapper? Nee, mit Beatbox. Mit Beatbox? Ja. Naja, der wird es nicht schaffen, eine ordentliche Coverversion von einem vietnamesischen Sturmtrauermarsch hinzukriegen. Von einer Begräbniskapelle aus Saigon, oder? Nee, ich schätze mal ja nicht. Aber andererseits könnte man doch, wenn man mal denkt an die endlosen Marianne-Cover, an die Girl of Ipanema-Cover, was da so entstanden ist, könnte man doch denken, dass das gewissermaßen geistige Kapital, das Handwerk vorhanden ist. Diesen Trauersturm-Marsch einer Begräbniskapelle aus Saigon zu covern, oder? Naja. Und andererseits wäre man doch auch komplett neugierig, das im Radio zu hören, oder? Eigentlich schon. Du würdest dich da geradezu drum reißen, da mal eine ordentliche Coverversion zu hören, oder? Ja, doch. Siehste, Björn. Ja. Du scheinst mir doch helle zu sein. Bin ich auch. Das ist sehr schön. Mhm. So, Mann, was machen wir denn heute? Ja. Ich finde mal, wir müssten auch wieder mal ein bisschen ernsthafter werden, oder? Mhm. Aber vielleicht sollte ich erst nochmal den Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon spielen. Oder? Dass man jetzt vielleicht musikalisch macherinteressierte Zuhörer den vielleicht nochmal mitschneiden können. Mhm. Wäre doch lässig, oder? Ja. Und dann, ich meine, am 15. ist hier erstmal Schicht bei mir, letzte Sendung. Dann ist lange Sommerpause, also dass man bis zum 15. Juli hin vielleicht doch noch 3, 4, 5 wunderbare Drum and Bass oder was auch immer Heavy Metal Coverversionen vom Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon hören könnte, oder? Ja. Björn, das ist ja gewissermaßen auch dein heißes Sehnen und Verlangen, nehme ich an. Na, aber ganz genau. Schön, was machst du denn sonst so, Björn, wenn du gerade keine Musik machst? Und du machst größtenteils keine Musik. Was denn arbeiten? Na, als Steuerfuzzi. Steuerfuzzi? Nee, Steuerfachangestellter. Was ist ein Steuerberater? Das was höret, wa? Der hat praktisch Generalsstreifen an der Hose. Der Obermacher. Und was ist ein Steuerfachangestellter? Na, die kleinste Fassung noch. Die kleinste Fassung? Ja, fängt man ganz unten an. Und dann arbeitet man sich hoch, oder wie ist das denn? Ja, genau. Und was hast du? Hast du sowas studiert, BWL oder was? Nee, ich habe einen Realschulabschluss und dann bin ich jetzt dabei. Ausbildung. Ach so. Ja. Und wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, was bist du dann? Dann bin ich Steuerfachangestellter. Bist du da jetzt schon, denke ich? Nein, ich bin in der Ausbildung als Steuerfachangestellter. Ach so. Und wenn du Steuerfachangestellter bist, was kannst du dann machen? Ja, weil die ist man im Steuerbüro oder kannst im Finanzamt oder. Warte, kannst du eine Quittung sortieren oder was? Na, auch. Ja, das mache ich doch aber auch, ohne Steuerfachangestellter zu sein. Ich kann auch Steuererklärung erstellen. Du kannst Steuererklärung erstellen? Ich denke, das dürfen nur Steuerberater machen. Na, das können die auch. Ja, können sie das auch. Kannst du das dann vielleicht auch? Da, darfst du das denn dürfen? Ja, aber es wird noch nachgeguckt. Echt? Ja. Und schleichen sich da mal viele Fehler ein bei dir? Ja. Na super. Hin und wieder. Ja, jetzt musst du nur noch da sagen, wo du arbeitest, dass keiner mehr kommt. Na, lieber nicht. Gut. Na Björn, dann danke ich dir für deinen ersten Anruf und für den enormen Zuspruch, den ich von deiner Seite erfahren habe, alles der mich ermutigt hat, jetzt hier nochmal den Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon zu spielen. Mhm. Auf das viele junge Hörer den jetzt mitschneiden und schöne Coverversionen machen. Okay. Oder den vielleicht so als Karaoke-Vorlage nehmen und da schöne, interessante Sachen drüber singen. Kann ich ja mal versuchen. Du? Ja, ja. Naja, dann schneid den mal mit. Ja, mach ich. Ja? Und dann lässt ihn irgendwann im Hintergrund laufen und singst du davor und dann schickst du mir das irgendwie zu. Okay. Und wenn es halbwegs anständig ist, dann kommt's ran. Dann läuft's hier im Radio. Alles klar. Ist doch super, das ist ja Beginn einer großen Karriere unter Umständen. Kann passieren, ja. Super, Björn, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Guten Abend auch. Tschüss. So, dann spielen wir jetzt mal den Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass jetzt viele junge Leute diesen Song mitschneiden und dann irgendwie musikalisch verfremden, was ja fachsprachlich covern heißt. Also aber auch so, oder eben samplen oder eben verwursten oder weiß ich wie. Also gleich jetzt los, Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon. Und dann müsst ihr mir das einfach schicken an kuttner@kuttner.de, schönes MP3-File und schwupp wird eine CD draus gebrannt und schwupp läuft sie hier im Radio. Ist doch super, oder? Hier jetzt der Trauersturmmarsch einer Begräbniskapelle aus Saigon. So, Mitschnitt Ende. Und jetzt aber ran ans Musikprogramm und schön, wie heißt denn das? Schön hier Dings gemacht, oder? Ah, Kinder. Mann, schön fetzig ein bisschen Musik machen, dass man mal wieder Freude hat hier im Sender. So. Wir diskutieren heute, muss ich jetzt nicht sagen. Hallo, wer bist denn du da? Sag mal, Kinder, ihr ruft ja schon an, ohne dass ich die Telefonnummer überhaupt angesagt habe. Das Wort, das du gesucht hast, war Remixen. Remixen? Spitze! Bist du denn ein Remixer? Nee, ich bin ein Punk. Du bist ein Punk? Ja, ich bin Mo. Naja, aber daraus kann man doch wahrscheinlich auch eine schöne Punk-Version machen, oder? Ich hab sogar 5 Bands. Was hast du? 5 Bands. 5 Bands? Ja. Na, dann lass sie doch mal in einer Punk-Remix-Trauer-Sturm-Marsch-Battle antreten. Kann ich versuchen, aber die sind alle so ein bisschen intolerant gegenüber so einer Musik. Und introvertiert, ehrlich? Ja. Ah, dass Punks immer so intolerant sein müssen, oder? Also ich bin's nicht. Nee, aber Punks sind... Ich höre ja auch deine Sendung. Punks sind schon total intolerant. Ja, nicht total. Es gibt auch welche, die sind überhaupt nicht intolerant. Ja, ehrlich? Ja. Aber die hast du leider nicht unter Vertrag, wa? Die habe ich nicht in der Band. Die hast du nicht in der Band? Ah. Die sind tolerante Punks unmusikalisch? Nee, würde ich nicht sagen, weil ich bin ja auch ein Punk und ich bin tolerant. Ach so, bist du musikalisch? Ja. Ach so, und hast du... Ach so. Ach, du hast 5 Leute in deiner Band? Nee, ich habe 5 verschiedene Bands. In denen du auch spielst? Ja. Ist da nicht eine Toleranzkapelle dabei? Ja, doch, also die einen sind schon so ein bisschen eher tolerant. Wie heißen die? Das ist auch keine Punkband. Wie heißen die? Maracuja? Ja. Naja, dann sollen die mal schön Trauersturmmarsch-Cover oder Remix oder weiß ich was machen. Ja, kann ich versuchen. Das wäre prima, da würde ich mich sehr freuen. Ja. Dann machst du ein schönes MP3 draus und schickst es mir. Damit kenne ich mich nicht aus. Ach so, naja, aber in der Punk-Kapelle gibt es da wesentlich eh in der Ahnung von Computer hat, oder? Seid ihr so technologiefeindlich? Nee, das nicht, aber irgendwie, also Computer... Das ist nicht so mein Ding. Ach so, naja, aber vielleicht gibt's irgendjemand anderen da bei euch. Ja, kann ich mal nachfragen. Obwohl, also, dürfte schon irgendwie zu machen sein. Oder? Na, da würde ich mich aber, wie gesagt, sehr freuen drüber. Oh. Sag mal, Kuttner? Ja. Kennst du die Potze? Warten, wohnen? In Berlin, ist ein total geiler Schuppen. Nee, in der Potsdamer Straße nehme ich an, oder was? Ja, Potsdamer Straße, Yorkstraße. Ja, nee, kenne ich nicht. Wieso? Total Unkommerz, kostet keinen Eintritt, tolle Musik, tolle Bands, kostet nie Eintritt. Spielen da immer tolle Bands? Meistens, also wenn mal ein Konzert ist. Das ist praktisch, dass wenn ein Konzert ist, dass da eine Band spielt. Also, ich weiß nicht, geh mal am 12.12. dieses Jahres dorthin. 12.12. ist aber noch ein Weilchen hin, du. Ja, das ist mein Geburtstag und da werde ich mit einer meiner Bands auftreten. Ja, mit Maracuja, würde ich sagen. Nee, nicht mit Maracuja, die sind, also ich weiß nicht, da will ich schon irgendwie mehr Punk machen. Ach so, was machen die denn? Ist das eher so eine Liedermacherkapelle oder was? Nee, Maracuja ist mehr so Tonsteine scherben. Ach so. Wie ist denn euer bester Song von Maracuja? Irgendwas mit Weg. Ich glaube der aber, Weg, ja. Aber du spielst doch in der Band, du müsstest doch eigentlich wissen. Ja, ich singe aber nicht, weil die haben mir verboten zu singen. Ah, was machst denn du? Ich spiele Gitarre. Ah ja. Ja. Ja, aber wenn man Gitarre spielt, dann kann man doch praktisch auch singen. Also dann muss man doch praktisch mal singen. Ja, deswegen habe ich ja noch andere Bands gegründet, in denen ich singen darf. Ach so, warum kannst du nicht einfach so eine Solo-Band machen? Im Grunde braucht man die ganze scheiße Schlagzeug, Bass und deren Quatsch, braucht man da alles ja nicht. Ja, schöne Gitarre in die... Von dann. Ja, aber ich meine so, schon eine schöne elektrifizierte Gitarre, die schnell geschlagen wird, ist doch auch super. Ja, also kann ich ja mal machen. Oder? Ja, finde ich gut. Also ich weiß nicht, kann ich dir irgendwie Tapes schicken? Wenn du Solo bist? Ja, Kassettentapes, weil irgendwie MP3 kann ich nicht. Naja, dann schick mir Tapes. Ja, wo du Solo drauf bist und singst? Ja, kann ich machen. Was singst du? Sozialkritische Sachen eher? Sozialkritisch, aggressiv auch manchmal. Was noch? Aggressiv. Aggressiv. Schön. Schön so, ja. Ab und zu. Und richtig mit einer ordentlich verzerrten Punk-Rummesser-Gitarre. Ja, ich will mir demnächst noch einen neuen Verzerrer kaufen. Ah, also spitze. Ich hab jetzt gerade so einen richtig tollen Verzerrer, bloß der ist so dreckig, dass mir meine Band auch immer verbietet, den einzuschalten. Oh, kannst du das mal andeuten? Könnte man das jetzt mal hören? Oh Mann, ist doch ein bisschen... Wenn du einen Moment wartest... Ja, warte ich einen Moment. Ja, ich... Da bin ich doch interessiert dran. Das dauert halt seine Weile. Ja. Das ist halt Technik. Ja, ja, ist klar, ist klar. Ist halt alles sehr kompliziert, nicht, aber... Komplex. Aufwendig. Ja, ah ja, aufwendig. So, ist es schlimm, wenn eine D-Seite fehlt? Nee, ach, Punk. Ja, eben, also ich weiß nicht, ach, ich habe mir heute mal wieder so Talkfunkers angehört. Ja. Super. Schön. Wann kommt denn dann die nächste Folge? Ohne Spitzenkapelle, ja, wahrscheinlich heute, denke ich mal. Das ist toll. Freug, siehst du denn, na, super, ist doch so, schön. Ich bin ein Riesenfan von so Talkfunkers. Ich werde David weiter sagen. Was? Ich werde David sagen, der ja, das ja immer macht. Ja, schön, siehst du, wenn du jetzt Internet hättest, dann könntest du das ja, glaube ich, alle drunter laden. Alle Talkfunker-Folgen. Ja, nee, ich hab auf Kassette aufgenommen. Ah, ja, prima. Na, ich werde es da nachher rechtzeitig ansagen. Jo. Wie weit bist du denn da jetzt mit deinen Vorbereitungen? Ja, ich bin noch ein Kabel einstürzen. An zwei Ecken und Kanten noch. Ja, ja. Verzerrer anmachen, Verstärker anmachen. Ohne D-Seite, da bin ich ja mal gespannt. So, jetzt dürfte ich soweit sein. Ja. Okay, ich höre nichts. Ja, ich hab was gehört, leise. Ja, das war die Akustik. Ah, das ist natürlich blöde. Ja. Das ist jetzt alles sehr doof. Funktioniert mal wieder nicht. Das ist der typische Vorführeffekt. Ach, ist das schade. Warum? Hast du ein Stromkabel drin? Ich habe alles drin. Und leuchtet der Verstärker auch rötlich? Es leuchtet alles. Also und das Kabel in der Gitarre hast du auch drin? Ja. Super, dann müsstet ihr jetzt eigentlich... Ich hab's gefunden, den Fehler. Siehst du? Ich hab, Ja, klingt schon mal spitze. So, das müssen wir jetzt wirklich hören. Ja, hast du denn jetzt, hättest du jetzt so einen... Super! Hast du so einen Song, den du so ansingen könntest mal kurz? Kann ich machen. Na, mach mal. Also der Song ist nicht von mir geschrieben und die Person, die ihn geschrieben hat, hört jetzt gerade zu, denke ich. Gut. Aber das klingt ja gerade so unverzerrt. Ja, das Lied spielt man auch nicht verzerrt. Ach, hast du nicht ein verzerrtes Lied? Kann ich versuchen. Mach mal. Super. Fängt ja schon spitzenmäßig an. Mein Vater macht Stress. Ach so, der Vater macht Stress. Kein toleranter Punker, dein Vater. Ein Religionslehrer. Ja. Meine Mutter auch. Ah, oh, da kann man ja nur Punk werden, oder? Ja, meine Schwester ist es nicht geworden. Sondern, was ist die? Steno. Religion, Steno? Was ist ein Steno? Ja, so ein Normalo halt. Ach so, Stino. Stino, Steno. Steno ist Stenografie. Ja, deswegen. Ach so. Ja, irgendwie passt schon da rein, so Stenografie. Ja, wie alt bist du denn? Ich werde 18 im Dezember. Super. Ach na, dann schick mir doch mal eine schöne Kassette mit deinen verzerrten Songs am besten. Kann ich machen, ich kann dir ein ganzes Album erstellen. Okay, super. Aber frag doch mal einen Kumpel, vielleicht kriegst du das schon auf CD, das wäre ja noch praktischer. Das wäre toll, ja. Das ist doch easy zu machen heutzutage. Kannst ja mal am 12.12. in die Potze kommen. Genau, mache ich. Echt? Nein, nee, weiß ich jetzt noch nicht, ist er weit weg. Ja, deswegen kannst du dir jetzt schon mal vormerken. Ach so. Naja, ich merk mir das mal. Aufschreiben, genau. Ich schreibe mir auf 12.12. Potze. Jo. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo, ich dir auch. Tschüss. Tschö. So, dann gibt's hier erstmal einen schönen Kokain-Song von Dick Justice. Im Grunde der Klassiker eigentlich. Go on, girl, don't take me far no boo. I ain't gonna quit your pretty mama while the weather's cool. Around your back door, honey, I'm gonna creep. Just as long as you bring me 2.5 weeks. I've got a girl, she works in the white folk yard. She brings me meal, I swear she brings me love. She brings me meal, honey, she brings me lard. She brings me everything, honey, that a girl can steal. Lord of Vaudeville Circus, right at King's Town. They got a sense of looking nice and brown. They didn't know it was against the law for the monkeys to stop at a 5 cent store. Well, just around the corner, just a minute too late. Now they're standing at the big back gate. I'm simply wild about my good cocaine. I stood my corner, hey, hey. Here comes Sal with the note all told. Doctor said you couldn't smell no more. Lord, run the doctor, ring the bell. The women in the alley, I'm simply wild about my good cocaine. Furniture man came to my house once last Sunday morning. Asked me was my wife at home. Said she'd long been gone. Backed his wagon up to my door. Took everything I had. He carried it back to the furniture store. Honey, I did feel sad. What in the world has any man got now messing with the furniture man? Got no dough, stand for show. Certainly will back you back. Take everything from an earthly plate, from a skillet to a frying pan. If there ever was a devil boss without any harness, better burn your man. I hear you, mama. Hey, hey. Here comes Sal with a note all told. Doctor said you couldn't smell no more. Lord, go. Doctor, ring the bell. Women in alley, I'm simply wild about my good cocaine. A lot of babies in the cradle in New Orleans. The doctor kept a whipping till the baby got mean. Doctor whipping till the baby got slow. Mama said you couldn't smell no more. Lord, go. Doctor, ring the bell. The women in the alley, I'm simply wild about my good cocaine. Dick Justice mit Cocaine. Nach den Nachrichten gibt's einen anderen Cocaine. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. Um 22.34 Uhr. Das Wetter in der Nacht ist der Himmel immer wieder klar. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Nordosten Brandenburgs kann es einige Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Bei BMW in Bayern sollen ab Montag die Bänder wieder anlaufen. Dann kann die Produktion der Dreierreihe weitergehen. Die EG Metall hatte erklärt, ab übermorgen den Streik in dem Zulieferbetrieb ZF in Brandenburg auszusetzen. Am Freitag wollen außerdem Arbeitgeber und EG Metall wieder an den Verhandlungstisch. Der Fahrplan für die geplante Gesundheitsreform steht. Regierung und Union haben sich darauf geeinigt, schon ab Sonntag über Einzelpunkte zu verhandeln. Bis zum Herbst wollen beide Seiten zusammen einen Gesetzentwurf erarbeiten. Nach den Unwettern in diesem Jahr wächst bei vielen Eventveranstaltern das Gefahrenbewusstsein. Die Love Parade würde bei einer akuten Sturmwarnung in diesem Jahr nicht stattfinden. Das sagte die Sprecherin der Love Parade der Berliner Zeitung. Das wäre in den letzten Jahren nicht so gewesen. Die ARD will in der Sportschau wieder exklusiv von der ersten Fußball-Bundesliga berichten. Darauf haben sich die ARD-Intendanten geeinigt. Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bestätigung des Rechtevermarkters in Front. Und der Verkehr auf Fritz A2 Magdeburg-Berliner Ring zwischen Ciesa und Wolin gab es einen Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, also fahrt da vorsichtig. Ansonsten natürlich euch eine gute Fahrt. Du willst sie. Du willst sie. Du kriegst sie. Sie. Bestimmen sie mit. Und wähle deine Lieblingssongs. In die 20 plus 1. Die Fritz-Hörer-Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge www.fritz.de 20 plus 1. Die Fritz Hörerchart. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Und im Radio. Fritz. Ich kam von Frankfurt nach Berlin. Drei Koffer voll mit Kokain, Cocaine, all around my brain. Hallo Taxi, schnell zum Kudamm, Ecke Town ziehen. Meine Frau, meine Kinder schreien nach Kokain, Cocaine, all around my brain. Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr. Cocaine, all around my brain.

Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, was machen wir jetzt? Ganz einfach, ihr ruft an hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen, macht er ja schon, zu haben, das ist schön, oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So. So, hallo, wer bist denn du da? Ach na, prima. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hoi! So ein forsches Mädel aber auch. Hallo, forsches Mädel. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Nadja. Nadja? Ja. Super. Super. Genau. Ich bin gar nicht, ja, okay. Ja, was bist du gar nicht? Ich bin sofort im Radio. Ja, toll, oder? Toll, wirklich. Ist hier so. Ja. Ich mache ja nicht so eine Oma-Sendung, wo immer draußen jemand sitzt. Ja, dachte ich aber. Naja, du dachtest, ich mache Oma-Sendung? Nein, Nadja, nein. Willst du nicht lieber den Sender wechseln? Hör Berliner Rundfunk. Entschuldigung. Oder Energy, wenn du einen Oma-Sender haben willst. Das ist eine Oma-Sender? Na, logisch, ist es ein Oma-Sender. Aha. Hast du dir noch nicht aufgefallen? Nö. Mann, Nadja, du bist selber ein bisschen Oma-esk, würde ich mal sagen. Nee, ich bin ganz jung. Ja, ja, trotzdem. Es gibt so eine geistige Veromaisierung, die gerade bei ganz Jungen irgendwie extrem fortgeschritten ist. Oh, was für ein Gedankenzug. Was, wie ein Gedankenzug, Gedankengang? Entschuldigung. Ja, muss ich ihn entschuldigen. Naja, okay. Doch. Eigentlich doch. So, Nadja. Ja. Sag mal, du rufst jetzt hier einfach an und weißt ja nicht, worauf du dich eingelassen hast, oder? Genau. Wolltest bloß mal im Radio sein? Nee, ich wollte eigentlich mal, ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Genau, und jetzt bist du im Radio und wie ist es? Oh, geil. Ja, voll cool. Das ist so voll cool. Ja. Nadja. Ja. Aber ich meine, ich habe hier heute eine Frage in der Sendung. Ach ja, und die lautet? Ja, und darüber würde ich gerne mit den Hörern reden. Ach ja? Unter anderem mit dir. Okay. Denkst du denn, dass du gewappnet bist? Gewappnet? Ja. Wofür? Naja, der Diskussion dieser Frage. Ich hoffe doch. Na, ich hoffe doch. Wenn nicht, dann habe ich ja noch eine Lösung. Was für eine Lösung? Einfach auflegen. Oder beziehungsweise du schmeißt mich dann raus. Ey, aber super, da machst du aber einen tollen Eindruck, wenn du einfach auflegst. Ja, okay, dann mach ich's nicht. Ich wollte eigentlich wissen, ob Horst Seehofer der geeignete Verhandlungspartner seitens der CDU-CSU-Koalition für die geplante Gesundheit, für die Verhandlungen über die geplanten Gesundheitsreformen ist. Nichts. Was ihr dazu denkt. Nichts. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen. Das ist die nächste Frage. Oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Genau so. Vorbei. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere. Hat hier schon wieder ein Drittel der Anwesenden aufgelegt. Wie bitte? Ja, diese Nummer hatte ich gerade gewählt, ja? Wer, mit wem redest du denn da? Mit dir. Welche Nummer hast du gerade gewählt? Achso, die Nummer hast du gerade gewählt. So. Ja, genau. Ja, jetzt halt mal schön einen kurzen Vortrag. Über Horst Seehofer. Ja, dann bis beim nächsten Mal, lieber. Ach, schade. Ja. Ja, ich hätte gerne mit dir über die Gesundheitsreform. Wir können aber über was anderes reden. Na, es gibt doch eine Standardinteressante. Wie alt bist du eigentlich? Was ist denn daran interessant? Das interessiert mich gerade mal. Naja, so. Eher in Richtung Horst Seehofer als in deine Richtung. Ja, das ja aber sagen. Noch nicht so Oma-esk, möchte ich mal sagen. Nicht? Nee. Nicht mal Opa? Nee. Nicht mal. Also wenn wir uns mal vergleichen, würde ich sagen, du bist Oma-mäßiger als Icke. Aha. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Hier ist ein Zeuge. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Holger, hallo. Wer bist du? Holger. Holger? Ja. So, Holger, jetzt sag mal, wer hier Oma-mäßiger ist. Nadja oder Icke? Nadja. Danke. Naja, danke. Das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Darüber muss man sich nicht bedanken. Wenn man sich an ein Messregal ranstellt und sagt, man ist 1,72, sagt man auch nicht danke, sondern ja, ist eben so. Ich würde sagen danke, weil ich bin nicht 1,72 Meter. Naja, siehst du, bist 1,72 und ziemlich Oma-mäßig drauf. Wie alt bist du denn, Nadja? Ich bin 16. Wie man das schafft, mit 16 schon so zu veromaisieren, ist unglaublich. Ja, war es schon ziemlich schrecklich. Ja, schrecklich, oder? Ja, die ganzen Rückenschmerzen und ja. So. Naja, nee, nicht Rückenschmerzen. Ich meine die geistige Veromaisierung. Ja, das ist sowieso das. Ja. Holger, wie alt bist denn du? Ich bin ein bisschen älter, 40. 40? Sag ich doch in deine Richtung. Siehst du, aber ein geistig reger junger Mensch offensichtlich, der mit einer gewissen Grundresignation im Radio anruft und wahrscheinlich total gerne über die Gesundheitsreform reden will. Naja, ich bin da nicht so involviert, weil ich privat versichert bin, aber ich habe mitbekommen, dass hier Olle Seehofer einen Rüffel von Frau Merkel bekam. Genau. Und anschließend hieß es, das wären wohl Seehofer seine privaten Äußerungen gewesen, was er da jetzt verbessern wollte. Genau. Aber anschließend macht er einen Rückkehr und das heißt doch für mich einfach auch nur wieder, dass der einfach nur seine Freunde retten will und nicht so hält. Und dann kriegt er von oben eine rauf und denkt an seine Diäten und was das alles. Und so kann natürlich auch keine Gesundheitsreform, passieren, wenn dann tatsächlich mal, ich weiß nicht, inwieweit er jetzt progressiv vorgedacht hat, dass da was passiert, aber wenn dann irgendwelche Rüffeleien von oben passieren, so, da, wir kommen da nicht vorwärts, wisst ihr? Super Ansage. So, Nadja, was gibst du da zu kichern, sag mal? Hast du mich gehört? Nee, warte. Hast du gehört, was der Holger gesagt hat? Naja, siehst du, hättest du eine Menge lernen können. Ja. Mann, aber die Auffassungsgabe ist nicht mehr so gut, oder? Mit 16. Ich bin halt alt. Mann. Was ist das denn, wenn ich das jetzt weiß und dann gleich wieder vergessen werde? Was hätte ich denn jetzt hören sollen? Was? Was hätte man denn jetzt hören sollen? Schämst du dich nicht, Nadja? Nö. Ist doch peinlich. Nö. Natürlich hier so ein Radio voll zu lachen. Kinder. Ja. Was machen wir jetzt erstmal? Ich glaube, ich bedanke mich bei euch. Nee. Doch. Warum denn? Am besten spielst du erstmal Led Zeppelin. Led Zeppelin meinst du? Ja. Und zwar versuche ich schon die ganze Zeit zu eruieren, Mensch, wie dieses eine Lied da heißt, wo jetzt Eminem quasi das im Hintergrund läuft. Vorher haben wir immer die Haare nachgeschüttelt, aber... Ah, ich habe auch die Scheibe nicht mehr, um nachzugucken, wie das heißt. Ah, da kann ich dir jetzt aber wahrscheinlich schwer helfen. Also ich meine, Zeppelin habe ich da, das ist irgendwie kein Problem. Das mache ich mit links. Ach so, dann sollte ich das mal machen mit links, oder? Ja, mach das, schüttel raus. Genau, jetzt wird hier Zeppelin gehört. So, Nadja, und... 35 Grad im Fernsehen gesehen am Wochenende, du. Was, 35 Grad im Schatten am Wochenende? Nee, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen am Wochenende. Wen? Dich? Mich? Ja, du wirst irgendwie ein bisschen dicker. Sag mal, spinnst du? Das war 16:9 Fernsehen. Du hast die Auflösung falsch eingestellt. Das kann sein, weil genau. Ich sehr selten Fernsehen ein bisschen sehe, dicker, sag mal, du spinnst doch. Kann ich mal fragen? Ja. Wie viel verdienst du denn im Monat? Irre. Sagen wir mal, also unter fünfstellig rühre ich keinen Finger. Wie? Also sag mal. Habt ihr schon so einfache Brüche gehabt in Mathe? Meine Oma hat immer gesagt, Mathematik schlecht, Religion gut. Genau. Nadja, wie weit kannst du denn eigentlich zählen? Bis 10, da, ja. Ja, genau. Naja, über 10 würde ich mal sagen. Über 10 und über, sag mal, wie viel? Hab ich da gesagt, über 10. Alles andere ist ja jetzt egal. Also ich meine, du kommst da sowieso nicht drüber. Wenn ich 30 sage, verstehst du ja nicht mehr. Ist ja über 10. Mann, okay, ich kann mehr zählen, ich kann bis 1 Million zählen. Ja, na, dann mach mal. 1, 2, 3, 4, 5. Holger, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Jo, mach's gut, tschüss. 10, tschüss. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hört man mich noch? Ja, erzähl weiter. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ich kann es auch in verschiedenen Sprachen sogar. Hallo? Ja, nur weiterzählen, nicht in verschiedenen Sprachen, weiterzählen. Ich warte, bis wir bei der Million sind. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Sag mal, du hast ja jetzt 50 übersprungen. Ja, ich kann ja noch nicht perfekt zählen, mein Gott. Komm, 50, wie jetzt weiter? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Mach mal weiter, ich leg dir ein bisschen Musik drunter, dass es nicht ganz so öde wird, aber weiter, nicht unterbrechen lassen. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 100. 101, 102, 103, 104, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 111, 112, 113, 114. Ich höre aber gar keine Musik. Hallo? Du sollst die Uni hören, nicht reicht, wenn der Hörer die hört. Weiter. Okay, wo war ich denn stehen geblieben? 112. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Oh, mein Mund wird voll trocken. 141, 142, 143, 144, 145, 176, wo war ich denn jetzt wieder? 146. 146, 147, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 156, 100, ich habe noch eine Frage, kann man Fritz auch in Amerika hören? Ja, über Internet. 156. Und Kanada auch. Ja. Cool. 156. 156, 107. Sagst du mir aber dann nicht, du verdienst wenigstens? Ich sag dir, wenn du bei einer Million bist. Okay. Du wirst ja nur deine Sendung voll kriegen. Na ja, okay. 156, 157, 158, 160, 161, 162. Du hast 159 vergessen. Oh, 159. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188. Hier kommen schon mal Schwierigkeiten. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196, 197, 198, 199, 200. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. So, noch mehr? Ja, sag mal, wir haben von einer Million gesprochen, Baby. Wir sind jetzt bei 220. Ja, aber bei Günther Jauch schafft man ja auch nicht immer bis zur Million. Jetzt habe ich es auch nicht geschafft. Du hast aber gesagt, du schaffst es. Ja, aber... Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich habe gewusst, dass du das nicht schaffst. Doch, ich würde es schaffen. Na mach doch mal, 220 aber bist du jetzt. Ich komme mir ein bisschen blöd vor. Ja, zu Recht, aber du bist trotzdem erst bei 220. Okay, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 231, 232, 233, 234, 235. Schöne Grüße an Gregor von Emilia. 235. 235, 236, 237, aber ich heiße nicht Emilia. 237, 238, 239, 240, 241, 243, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 261, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 287, 288, 289, 290. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315, 316, 317, 318, 319, 320. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Reicht das denn nicht? Da ist jetzt niemand mehr. Ey. Hallo? Ey, sag mal, du bist so naiv. Ja, war? Java ist eine Internet-Skript. Hä? Naja, wie? Wie? Nicht wie. Was? Wohin? Warum? Weshalb? Wieso? Mann, Mann, Mann, Mann, Kinder. Nadja, 323. Hä? Ist jetzt nicht so. 330, bitte. 330 ist nicht so die Leistung, würde ich mal ja, sagen. Soll aber jemand überbieten, bitte. 600. Genau, lässt sich überboten. Na dann, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Du wirst es mir nicht übel nehmen, wenn ich weiter an den jungen Menschen verzweifle, oder? Ich nicht, ne. Nee. Naja, Nadja ist überfragt. Hallo ja, Nadja, tschüss Nadja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Mann, Mann, Mann, Leben ist schon hart, du. Aber ohne. So, wer seid ihr denn da? Na, ich bin Tom. Tom? Kennst du mich noch? Na, ich glaube, du letzte bist da Woche? Mal... Nee, was war denn letzte Woche? Ja, da haben wir schön geredet. Ach echt, worüber denn? Hier so bei Mercedes und Peugeot und so gearbeitet. Ach so, genau. Daran erinnere ich mich. Siehste. So, aber heute wollte ich ja eigentlich nicht über Horst Seehofer reden. Rufst du jetzt an wegen Horst Seehofer? Nee. Sondern ich dachte... Wir sollten vielleicht mal versuchen, ein schönes, langes Gedicht zu schreiben. Eine schöne Ballade. Eine Ballade? Eine lange Ballade. Balladen sind scheiße. Wieso denn? Nein, so richtig eine schöne Geschichte. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und dann geht's weiter. Dann muss jeder Anrufer weiterreimen. Nee, danach suchen sie sich halt Zeug raus. Nee, nicht Zeug raus. Das muss ich reimen. Sag mal nochmal. Zwei Menschen, die sich lieben. Ja. Betreten einen Pennymarkt und kaufen dort Renny ein. Na, Renny ein, das reimt sich doch nicht, sag mal. Renny rein, so. Ach, na, reimt sich immer noch nicht. Pennymarkt. Auf Markt muss ich das rein. Zwei Menschen, ja, das ist immer so bei Edichten, dass es sich hinten reimt am besten. Wieso, kann ja auch. Drei Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Gott sei Dank, mein liebstes Kurzgedicht. Krank? Dank. Ja, zum Dank. Also Kinder, klar. Ihr seid überfordert mit den Dichten, oder? Ja, sowieso. Mann, ich bin schon lange raus aus der Schule. Das hat doch nichts mit Schule zu tun. Na, aber... Die größten Dichter, was denkst du, wie lange Goethe aus der Schule raus war? Und da hat er immer noch... Richtig, also da hat er jetzt richtig angefangen. Da hat er jetzt richtig angefangen. Naja, genau, das ist jetzt das beste Dichtungsalter. Wie alt bist du denn? 20. Naja, siehste. Da geht es los. Nee. Na, da sollte, kommt gerade. Da sollte losgehen. Was ist? Siggi kommt gerade. Siggi? Der weiß wieso. Lass ihn doch kommen. Ja, und der kann dir besser Gedichte erzählen. Wer soll keine Gedichte erzählen? Na, weitermachen. Siggi, komm mal her. Siggi, komm mal her. Du kannst doch bestimmt das Gedicht weitermachen. Sag mal, Gedicht weitermachen. Ich hab, also ja, weiter, ihr habt ja... Ja, ihr Dicht. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und jetzt muss es irgendwie spannend dicht weitergehen. Ihr reimt. Auf Markt muss ich das reimen. Ja, auf Pennymarkt. Pennymarkt. Und kaufen dort. Ach, und kaufen dort ist so langweilig. Das stimmt. Die machen dort die Leine spannen. Ist auf Markt. Also mit euch ist jetzt, glaube ich, hier keine dicht zu machen. Ja, wir überlegen uns nochmal was und dann ruft er aber nochmal an, oder? Vielen Dank. Und vor allen Dingen müsste, aber dann sind wir ja jetzt wahrscheinlich schon wieder weiter im Gedicht. Dann braucht er schon wieder einen neuen Reim. Da kriegen wir schon was zusammen. Das ist kein Problem. Naja, okay. Dann bleibt mal schön dran, hört schön zu und überlegt euch was. Ja, machen wir. Ich spiele jetzt erstmal für den Holger oder werdet war Led Zeppelin, oder? Hat der verdient. Sag mal, was denn? Würdest du für uns auch ein Lied spielen? Led Zeppelin, klar. Nee, später denn. Nee, was denn? Na, die Queech Boys. Hab ich nicht mit. Oh. Hat die Jungpioniere mit. Nee, schreibt euch hier schön ein in kuttner.de im Forum. Ja, habt ihr schon gemacht? Da sammelt ihr alles, und am 15. ist hier große Wunschmusiksendung. Alles klar, wissen wir. Ja? Haben wir doch letztens. Naja, genau. Na, dann wisst ihr doch Bescheid, dann müsst ihr doch nicht jetzt wünschen. Genau. Gut, vielen Dank erstmal für euren Anruf. Tschüss. War immer doch. So, Kinder, und wir machen jetzt hier weiter. Also ihr müsst euch Gedanken machen, wenn ihr eine fesche Fortsetzung habt für zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Dann könnt ihr jetzt gerne hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizei. Dann könnt ihr gerne hier anrufen und die nächsten vier Zeilen für diese gewissermaßen Ulansch fontanische Ballade beisteuern. Das war Led Zeppelin mit Boogie with Stu. So. Wir wollen heute hier mal schön eine Ballade zusammendichten. Wobei ich ja überlege, ob man vielleicht noch ein Alternative-Dicht anbieten könnte. Mit eins eher so längere Zeilen, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und dann würde ich vielleicht noch als Alternative, und ihr könnt dann immer entscheiden, welche Gedicht ihr weiter dichten wollt, Rolf und Udo. Rolf und Udo, beide Schweißer. Aber ich verbitte mir einen Reim, der dann auf Scheißer endet, weil das ist zu naheliegend. Rolf und Udo, beide Schweißer. Und da wäre dann das über Reimschema, müssen wir sowieso noch reden. Aber da würde ich sagen, A, B, A, B. Ja, und dann kannst du ja irgendwie neu weitergehen. So. Und hier bei dem, aber das können wir auch erörtern. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich nochmal, Tom. Tom? Ja. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Supermarkt, einen Pennymarkt. Wir müssen jetzt aber erstmal das Reimschema machen. Ja, passt auf. Wenn das jetzt A ist, dann wäre das gewissermaßen AA. Die nächste Zeile reimt sich jetzt auf Pennymarkt, ja? Ja. Ja, genau. Und dann, habt ihr noch eine dritte Zeile? Nee, leider noch nicht. Ach so, aber ich werde das mal übrigens auch besser konkurrenzmäßig machen, dann kann man sich nicht so leicht rausreden hier. Warte mal, wer ist auf der anderen Leitung? Na, die Stulle. Stulle, und du die kannst... Stulle. Ey, Stulle. Dich kennen wir doch, wir sind doch praktisch auch so. So, hallo, Stulle. Jo. Du würdest jetzt hier auch weiter reimen wollen. Auf dem Markt, denke ich mal, oder? Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und jetzt muss ich... Hakt. Ja? Naja, weiß ich auch nicht. Irgendwann hat sich auf Pennymarkt treiben. Na, du warte mal, wir wollen jetzt mal sehen. Jetzt, ja, meinetwegen. Jetzt machen wir erstmal hier Tom. Die Tom-Gang schlägt eine Fortsetzung vor. Nee. Also pass auf. Ja. Das geht weiter mit. Mann, Stulle, du warte doch mal, halt mal die Klappe. Doch bei den Preisen bekamen sie einen Herzinfarkt. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt, doch bei den Preisen. Bekamen die sie sahen oder so bekamen sie einen Herzinfarkt. Genau. Na, ist ein Vorschlag. Sag mal, jetzt muss ich mir mal hier, was heißt denn, sag ich doch. Jetzt wollen wir mal erstmal weitersehen hier. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben, sonst verliere ich hier. Was? Sonst verliere ich die Übersicht. Steuerung Alt entfernen. Mach ich mit euch auch gleich. Nee, weil ich klappt es nicht. Was? Hier klappt es. Ja, hast du im EOLA 98. Ach, weiß ich, was ich hier habe. Hier steht so ein flaches Ding, sieht aus wie ein Fernseher, aber denkst du. Ey. So. Was ist denn Stulle? Stulle, wie sieht denn deine Fortsetzung aus? Wie war denn nochmal die gekommen im Markt? Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und finden zwischen der Milch und Frosch der Quark. Was heißt denn hier Mu? Nur wegen Milch? Macht ihr gleich Mu? Das hat so schon mal besser geworden. Ey, komm hier hoch, Tom. Und kennt ihr euch etwa, sagt mal? Sollen wir dir mal sagen, dass wir Brüder sind? Echt? Nee, ja doch. Dass ihr was seid? Brüder. Gleich ein Brüder. Kinder. Ja. Ist so, sag mal, wo ist denn hier mal so ein Word-Dokument, was ich öffne? Ah, hier. Schwupp. Ja, da, wo Word steht. Ah, hier steht was anderes. Playlist für Nightflight mit... Ach, das will doch keiner wissen. Ich mache hier einfach mal neu, oder? Ja, genau. Genau, neues Dokument. Schwupp. Der andere hieß ja Klaus und Udo. So, jetzt warte mal, jetzt muss ich erstmal drinschreiben. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Wie war eure Fortsetzung? Der Tom? Ja, Tom? Was nochmal? Doch bei den Preisen? Doch, die sie sahen? Ah ja, genau, hab ich euch ja neu geholfen. Doch bei den Preisen, die sie sahen... Bei Fingersuchsystem? Nein, bekamen sie einen... Fakt. Herzinfarkt. Danke. Ja. Nee, Fakt hast du nur gesagt. Herz. Infarkt. Beziehungsweise in Klammern. Was war das in Klammern? Von Stulle? Schwagen. Von. Jetzt haltet doch mal die Klappe da. Stulle. Ich mach die mal hier zu. Stulle, sag du mal was. Na, Pfand zwischen dem Milch und Frosch, der Quark. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. ein Fun zwischen der Milch und dem Frosch? Der Quark. Ach, das stolpert mir zu sehr. Naja, aber... Was reimt denn sonst auf Quark? Naja, nischt. Ach so, weiß ich auch nicht. Parkt! Parkt? Parkt! Harkt! Ach, wir sollen im Supermarkt harken. Na, weiß ich auch nicht. Und fanden im Gemüseregal einen... Gärtner, ja. Der noch harkt. Schauen wir da was. Was, ja? Was? Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und fand zwischen unserem Gemüse einen Gärtner, der harkt. Also irgendwie harktet, aber wieder humpeltet. Na, oder, ging in der Minibar vielleicht, oder? Was ist mit der Minibar? Das klingt ja gut. Was, Minibar klingt super. Mensch, haltet die Klappe gleich, dass man dann immer gleich so Säuferfreunde hat, wenn man nur sagt, dass man Minibar... Hey, Gunnar, ja. Wir haben was Neues. Ich spiele gleich wieder einen Koks-Song. Nee, wenn den Kiffer-Song. Nee, der kommt ohne, aber erstmal müssen wir hier Kokain abarbeiten, was ich an Kokainmusik mitgebracht habe. War ich ja auch nicht zum Spaß. Ihr habt schon wieder was Neues, was denn? Sag mal nochmal Greschke. Greschke, du sag doch mal! Also pass auf, der Gärtner, der sich ihn runterquarkt. Nach dem. Nee, mit dem Garten da. Was würdest du denn soll ja? Das ist zu doof. Jetzt schmeiß ich euch raus hier. Das so ziemlich zum Schluss irgendwie, wenn es dir auf den Markt rein soll. Nehmen. Was? Nein, Schluss jetzt. So, euch schmeiß ich jetzt erstmal raus. Warum denn nö? Na, weil ihr so schrecklich seid. Warten die eine wohl gleich, die andere musste warten. Raus hier. Zack, weg sind sie. Stulle, du bist noch da? Ich bin da. Super. Ja. Wie war denn das nur? Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt? Na, mit dem Gärtner jetzt, oder? Ja, wie groß war ihr Erstaunen? Ach so, nee. Mal wissen, wo nicht. Nee, nee. Na, fand im Gemüseregal. Also irgendwie, aber irgendwie. Aber eine schöne Idee ist es, aber irgendwie kriegen wir es nicht richtig in den Reim drin, wa? Naja, der Markt ist scheiße. Der Markt ist spitze! Markt, ja, parkt, harkt, quarkt. Parkt. Hatten wir ja schon. Naja, wie sieht jetzt? Oh nee. Stulle, dann mache ich mal hier weiter irgendwie. Ja, vielleicht ist ja noch ein genialer Reimer hier on the road. Such mal einen Reimer. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Tschüss, war schon mal irgendwie ein Anfang. Hallo? Hallo, hier ist Mario. Mario. Das Versmaß ändern. Wie denn? Wieso denn bitte? Zwei Menschen, die sich lieben, trafen sich im Pennymarkt. Keiner weiß, was sie vorher trieben, doch das Leben ist schon ganz schön hart. Hart reimt sich aber auch nur sehr bedingt auf Pennymarkt. Ja, aber, na gut, aber... Aber das Lieben, Trieben muss sich ja nicht reimen unbedingt. Ja, wenn man das Versmaß ändert. So, ja, dann. Na, dann machst du das kürzer. Ich finde es aber ganz schön, wenn es so lang ist. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Supermarkt. Wie groß war ihr Erstaunen, als im Gemüseregal der Gärtner hakt? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Verstehst du, dann braucht man keinen Reim auf Lieben. Das macht es ja noch schwerer. Na, aber ist doch besser. Hört sich doch viel besser an. Hat doch eine ganz andere Melodie. Sag mal nochmal. Zwei Menschen, die sich lieben, trafen sich im Pennymarkt. Keiner weiß, was sie vorher trieben. Ja, aber das humpelt aber auch ein bisschen. So. Ist auch ein sehr hinkender Reim. Keiner weiß, was sie vorher trieben. Zwei Menschen, die sich lieben, sind sieben Zeilen. Ja. Keiner weiß, was sie vorher trieben, sind neun. Das ist doch bei Balan. Nee. Na klar. John Maynard war ihr Steuermann. Ja, Owens hielt er, bis er das Ufer gewann. Ja, ist doch wohl eindeutig mehr, oder? Oder Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Naja, die sind alle so eine kurzatmigen Reime. Ich will mal richtig schön was Langes fettet. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Also ich meine, mit Trieben meinetwegen, aber... Schwer, oder? Ja. Ja. Sicher. Na, aber vielleicht wär lieber Ralf und Udo beide Schweißer. Vielleicht wäre das was für dich. Ralf und Udo. Ja. Beide Schweißer. Genau. Jeder. Und das, ich meine, das ist bewährtes Versmaß. Da kannst du nichts sagen. Ja, ja. Ist Max und Moritz, diese Knaben. jeder in der Welt ein Reißer. Ralf und Udo, beide Schweißer. Jeder in der... Na super! Ja. Jeder in der Welt ein Reißer? Sagten sich, oho. Ein Reißer? Ralf und Udo, beide Schweißer. Jeder in der Welt ein Reißer? Was sagten sich? Oho. Und denn? Na, jetzt kommt der Nächste denn. Der was Neues. Oho, und dann geht's ja... Wie auch immer weiter. Na, meinetwegen. Sagten sich, oho? Na, jetzt bin ich ja gespannt. Ja. Ja, du auch, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja, danke. Ja. Tschüss. So, wer ist denn da? Hallo? Bibi, ja, ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Ach du, jetzt bin ich schon online. Ja, du willst jetzt hier weiter reimen. Ja, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Entweder da oder bei Ralf und Udo. Beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten sich oho. Sag mir mal nochmal den ersten Satz, nämlich ich hätte gleich danach anders. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. So, und da hätte ich weitergemacht irgendwie mit, doch niemand hätte jeder mit, nee, warte, Moment, ich hatte eben schon was. Lass mich kurz überlegen. Am besten, du holst nochmal jemand anderen. Genau, überleg du mal noch, hallo? Ja, hier ist Max. Max? Genau. Wo willst du jetzt weitermachen? Bei Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten sich oho? Nee. Du willst lieber zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt, doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt? Ja, ich hätte ja noch eine alternativ zweite Strophe. Na, mach mal. Nämlich auch nochmal in Sachen Gärtner. Ja. Also ich fange mal von vorne an. Ja. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Ja. In der Ecke verweilt ein Gärtner, der fröhlich seine Wiese harkt. Der andere hat aufgeheben. Na, das war zu gut wahrscheinlich. In der Ecke verweilt ein Gärtner? Das ist aber so unklar. Warum soll er einen Gärtner? Also das ist so ein bisschen unspezifisch. Wieso denn? Naja, warum soll da in der Pennymarkt in der Ecke einen Gärtner? Also wenn, dann könnte man sagen, im Gemüseregal, da macht es wenigstens Sinn, aber in der Ecke? Im Gemüseregal hat ein Gärtner nichts zu suchen. Ja, aber in der Ecke im Pennymarkt auch nicht. Doch. Nee. Das machte die Sache. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt, das stimmt schon erstmal. Das kriegt ja sowieso jeder. Aber im Grunde kannst du einen neuen Anfang machen. Wie einen neuen Anfang? Naja, Anfang hast du sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Lidl. Und jetzt haben wir aber ein Reimproblem. Oh, aber... Oder sagen wir Aldi. Aldi, na gut. Wie war nochmal der ganze... Sie drehten Stantepede, ist auch gut, oder? Mhm. Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Dort sichteten sie ein Wundergar, denn, ach, Aldi ist ziemlich, denn dort. Ja, da kann ich ohne dafür, das sind alle so. Warte mal, Aldi. Dass wir in einem Land der schwer zu reimenden große Supermarktketten leben. Ja, stimmt. Moment, ich hab's gleich. Aldi, Sag mal, aber für Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, interessierst du dich nicht so was sehr? Was ist das für ein Reim? A, B, B oder was? Na, jetzt haben wir A und dann B, B, ja. Ja, genau. Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer. Sagte sich, oho, wobei wir können auch A, A, B und dann wieder A, A, B machen. Oder A, A, B, C, C, B. Okay, sagten sich, oho, welch... Hücke war doch in der Werkstatt eine Mücke. Nein, ist schlecht. Ah. Mann, das ist so abrupt. Also mir fällt jetzt, ich habe mich jetzt so spezialisiert auf den. Aber wir könnten ja Ralf und Udo noch jemand anders gegenüber. Gibt es einen einsilbigen Mädchennamen? Fällt mir jetzt. Dann könnte man nämlich, hä? Und Ina, beide Schwestern? Ja. Verstehst du? Beide geistig noch von gestern. Das ist gut. Fragten lieber, wo in der... Fragten in den Raum hinein, ob denn hier... Nee, Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten wieder, sich, oho. Liz und Ina, beide Schwestern, also beide... Geistig... Noch im gestern... Fragten nur, wieso. Ja, doch, geht. Liz, aber Liz stört mich. Liz ist, wieso stört dich das? Naja, gut. Liz und Ina... Liz und Ina, beide Schwestern. Beide Schwestern? Ja, beide geistig noch von gestern. Beide Geist. Nur wieso? Naja, gut, doch, das ist einleuchtend. Oder? Sehr von gestern sind beide geistig sehr von gestern? Nein, noch von gestern. Noch? Wieso denn noch? Ja, noch ist besser. Sehr von gestern? Ja, noch viel nicht so gut. Schreck erst mal hin. Noch von gestern. Warte, wie war denn jetzt mein schönes Ende, die Auflösung? Fragten nur wieso. Ach so. Fragten nur wieso, ja. Fragten blöd. Fragten blöd, wieso. Wieso? Super. Super. Na, dann können wir jetzt gleich, da müssen wir jetzt gleich weitermachen mit Gerd und Wolfgang. Ach, nur Namen? Ach, das ist ja dann irgendwann ein Monoton. Nicht schon wieder Namen. Nee? Gerd und Wolfgang, sag mal. Na, dann sagen wir Hund und Katze, beide Tiere. Selten, aber okay. Naja, oder was denn? Also. Ja, doch, Hund und Katze. Warten, Wolf und Rüffel, oder? Wolf und, Rüffel oder Rüssel? Wie heißt das? Rüffel heißt es, ach so. Wolf und Rüffel, abends munter. Beide Steppen. Ach, die sind doch nett. Wieso denn nicht, ja? Ach so. Na, dann machen wir doch lieber Gerd und Wolfgang, beide Steppen. Oder ja, gut, Gerd und Wolfgang, beide was? Gerd und Wolfgang, beide Deppen. Wolfgang, beide Deppen. Verloren im Verkehr die Fleppen. Verloren, oder, und nun hat die Polizei die Fleppen. Gerd und Wolfgang, beide Deppen. Betten? Nee. Oder Betten geht doch, oder? Nee, Steppen. Steppen, Wolf. Wollten miteinander steppen. Wollten miteinander steppen. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander steppen? Das passt doch, oder? Naja, rappen. Rappen, ja, doch. Ha, ja, ein bisschen Anti-Hip-Hop-mäßig. Wollten miteinander rappen? Miteinander rappen? Rappen? Rapp. Und jetzt haben wir aber noch, Ach ja, wieder das. Ja, schwierige Reimmuster haben wir uns hier ausgedacht. Na gut, aber vielleicht. Jetzt auch auf wieso weiter rein? Nee, jetzt wieder neu. Naja, meinetwegen. Okay. Also wollten miteinander rappen und das klang dann so. Nee, das ist aber kein Ende. Wie, ist doch ein Ende? Ja? Nee, ist ja kein Ende, nee, stimmt. Und es klang wie Klo. Nee, ist auch nicht schön. Nee, ist auch nicht so. Hatten jedoch wenig Clou. Nee, aber müssen auf Jo enden, wenn's Rapper sind. Jo? Jo! Na, aber dann reimt sich ja doch auf wieso und. Naja, da kann ich ohne Stoff hier, ist aber schön, wenn sie dann passt, ja. Aber. Jo. Nee. brachten's nur zum Jo. Oder? Das macht wenigstens Sinn. Na gut. Naja, ist jetzt oder nicht. Hatten's ziemlich drauf, jo. Nee. Nee. Okay, dann nehmen wir lieber deine. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander rappen, brachten's nur zum Jo. Gut, schreib auf. Ja? Hast du, ja. Ja? Hans und Hans und Peter hatten wir schon, oder? Hatten wir schon Peter? Nee. Peter hatten wir noch nicht. Nee. Na, Hans und Peter, kluge Leute, oder, ne, kluge Leute? Hans und damit Peter? Damit wir auch mal ein bisschen was Intellektuelles da nicht. Na los, Hans und Peter, kluge Leute? Aber wir müssen es ja auch ja nicht weitermachen. Das ist ja schön, wenn du jetzt einen Anfang gibst und jemand anders muss weitermachen. Ach so, ja, stimmt. Na gut. Oder? Hans und Peter, kluge Leute. Danke dir für deinen Anruf. Dann lassen wir das so stehen. Super, vielen Dank. Geht noch. Ja, bis später. Bis später, tschüss. Ciao. So. Hallo, wer bist denn du da? Ja, Ecke. Ecke ja. Ron. Ron. Jo. Wo würdest du jetzt weitermachen? Ich finde ja, wir müssen hier oben unseren Supermarkttext genau, weitermachen. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Ja, ich hab hinter Herzinfarkt was. Also zwei. Nee, hier geht's jetzt aber weiter. Na, sag mal. Auch die Preise vom Alkohol konnten sie nicht fassen. Dabei wollten sie sich doch heute Abend noch volllaufen lassen. Oh nee, ist mir zu prosaisch. Soll doch poetisch sein. Naja. Das hast du nicht erwartet. Aber vielleicht kannst du bei Hans und Peter kluge Leute weitermachen. Immerhin haben wir schon Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten sich, joho, Liz und Ina, beide Schwestern, beide geistig, sehr von gestern, fragten blöd, wieso? Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander rappen, brachten es nur zum Jo. Hans und Peter, kluge Leute. Sind geistig sogar von Blöd. Ah, nee, du musst dann aber weitergehen. Ja, da kann ich nicht behilflich sein. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. So, nächster Versuch und dann erstmal ein musikalischer Break. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ah. Hallo, wer ist denn da? Der Martin. Martin. Jo. So, wo würdest du jetzt weitermachen wollen? Am liebsten. Beim Supermarkt. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt, doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Der Parkplatz war leer, angebunden war nur ein Dackel namens Waldi. Innen drin keine Warenbestände, wählten Leute mit leeren Händen. Was? Hast du nicht mitgeschnitten? Nee. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Da kam da noch was hinterher, ne? Ja, weiter. Sie stellten Tante um und kamen dann zu Aldi. Und gingen dann zu Aldi. Gingen dann zu Aldi. Der Parkplatz, der war leer, angebunden war nur ein Dackel namens Waldi. Aber der Rhythmus stimmt so ja nicht. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Waldi, meinetwegen. Ja? Parkplatz der Valer, an ihr Bünden war nur Waldi. Nee, das ist irgendwie auch zu schlaff. Ich danke dir aber für deinen Versuch. Okay. Alles klar, mach's gut, ne? Tschüss. So, jetzt mal hier kurz Johnny Cash mit dem Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dider carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied his sheriff coming down the line. I said he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Johnny Cash mit dem Cocaine Blues. Wir sind schon wieder voll quasi in the News Time drinne, möchte ich fast sagen. Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Fritz Info. Es ist nämlich schon wieder 23.34 Uhr. Das Wetter in der Nacht ist der Heide, da ist der Himmel immer wieder klar. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Nordosten kann es einige Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Bei BMW in Bayern sollen am Montag die Bänder wieder anlaufen. Die IG Metall hatte erklärt, ab Donnerstag den Streik in einem Zulieferbetrieb in Brandenburg auszusetzen. Am Freitag wollen außerdem Arbeitgeber und IG Metall wieder über die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland verhandeln. Bundesregierung und Union wollen gemeinsam an der Gesundheitsreform arbeiten. Die Fachpolitiker verständigten sich darauf, am Sonntag mit den Beratungen darüber zu beginnen. Bei der Gesundheitsreform ist die Regierung im Bundesrat auf die Zustimmung der Union angewiesen. Nach den Unwettern in diesem Jahr wächst bei vielen Veranstaltern das Gefahrenbewusstsein. Die Love Parade würde bei einer akuten Sturmwarnung in diesem Jahr nicht stattfinden, das sagte die Sprecherin der Love Parade der Berliner Zeitung. Das wäre in den letzten Jahren nicht so gewesen. Die ARD will in der Sportschau wieder exklusiv von der ersten Fußball-Bundesliga berichten. Darauf haben sich die ARD-Intendanten geeinigt. Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bestätigung des Rechtevermarkters in Front. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben aktuell keine Meldung, deswegen euch eine gute Fahrt. Diese Woche Fritz, die Konzerte. Rosenstolz. Live und Open Air. Am Donnerstag im Spreeauenpark Cottbus. Und am Samstag in der Parkbühne Wuhlheide Berlin. Leider schon total ausverkauft. Also entweder nach Cottbus fahren oder die allerletzten Karten fürs Berliner Konzert auf Fritz gewinnen. Rosenstolz. Live und Open Air. Und im Radio? Fritz. Are you stupid? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier ist heute der Dichterwettbewerb ausgebrochen. Es geht um rhythmisch halbwegs korrekte Fortsetzung der drei Zeilen, die bisher vorliegen. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Aldi. Irgendwie so muss es weitergehen. Beziehungsweise hier unser schon schönes Leute, dich, Ralf und Udo, beide Schweizer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten sie, joho, Liz und Ina, beide Schwestern, beide geistig noch von gestern, fragten blöd wieso. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander rappen, brachten es nur zum Jo. Hans und Peter, kluge Leute, aha, jetzt geht's weiter. Hans und Peter, kluge Leute, wie geht's weiter? Beziehungsweise wie geht's weiter bei zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Ihr überlegt mal schön. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hier gibt es nämlich noch eine schöne Musik von Dufus, nicht Fun Bearing Underwear, die sind We wearing underwear, we wearing underwear too. Sondern von dem gibt es ja noch ein paar wunderbare andere Songs, zum Beispiel den hier, der heißt Turd Burger. Ching, ching, ching. after Christ, the altering ego shot the hell to fall. You are the after Christ, the altering ego shot the hell to fall. Me and you together, we build a bridge between the devil and God. Of course we wouldn't work there, 88, not even death would scare us into working for you. No one knows your real name, not even you. It almost like you never was. Third person in my sleep, just before the biggest moment in my life. Third person, third person, third person, third person in my sleep. Between dreams, dreams of love, dreams of blood, dreams of everything. Babies crying. Wah-ha-ha. Wah-ha-ha. Wah-ha-ha. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, das war im Dufus. Ist bei irgendwo bei MP3.com zu finden. Zumindest drei Songs, die alle ziemlich prima sind. Wir arbeiten jetzt hier weiter. Ah Mann, jetzt ist mir hier mein Text verschwunden. Oh, so eine Steuerung. Alt entfernen. Ja doch, ich bin's doch immer noch. So, super. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Doch bei den Preisen, die sie sahen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Stantepede um und gingen dann zu Aldi. Wie geht's weiter? Beziehungsweise hier aus der Ralf und Udo, beide Schweizer, jeder der Welt ein Reißer, sagten sich, oho, Hans und Peter, kluge Leute. Hallo, wie geht's weiter? Ja, ich habe einen Reim für den Reim mit Peter und Inge da. Also, na los. Hans und Peter, kluge Leute. Jagen nun die ganze Meute. Wie bitte? Jagen nun die ganze Meute. Und weiter? Doch kriegen sie nicht. Nein, so geht's doch nicht. Das muss doch hier, wir haben noch schön, der letzten sind doch mal nur ganz kurz, sagten sich, oho, fragten blöd wieso, brachten's nur zum Jo. Ja, denn, was weiß ich? Nee, nicht, was weiß ich. Ah, ich mach mal weiter. Ich danke dir aber für deine tätige Mithilfe. Ja, bitte. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Na, da ist keiner. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ich bin's. Naja, schön. Was denn rein? Wer bist denn du? Ich bin's. Ich bin's. Na, wer denn? Na, ist doch egal. Nee, mir nicht. Hallo, wer ist denn da? Ja, Tag, Kutti. Wer ist denn da? Philipp. Hallo, Philipp. Ja, hallo. So. Ja, also ich hab zu dem Gedicht da Rolf und Udo beide Schweißer. Ich kann zwar nicht weitermachen, aber ich hätte noch einen alternativen Anfang. Na? Machen Eisen immer heißer. Nee, hilft jetzt nicht weiter. Der, das ist ja fertig. Wir sind jetzt schon bei Hans und Peter, kluge Leute. Ich wollte nur so sagen, es ist keine Alternative, falls man vielleicht nicht mehr weiterkommt. Ach so. Ja. Wir kommen ja weiter. Was? Das ist ja schon fertig, Ralf und Udo, beide Schweißer. Ja, man könnte ja parallel noch ein zweites machen. Nee, machen wir aber nicht. Man könnte, machen wir aber nicht. Ist aber schade eigentlich. Ja, das ist schade, aber wir sind schon bei Hans und Peter, kluge Leute. Weil ich habe nämlich, wir hatten noch einmal, hatten wir auch bei dem Gedicht Hund und Katze, beide Tiere. Ja. Da hab ich noch gemacht, schmieren sich ganz voll mit Schmiere. Ja. Ja, und weiter? Ja. Das endet doch dann immer auf so ein kurzes, fragten blöd wieso, brachten es nur zum Jo, sagten sich oho. Ja, da ist mir nichts eingefallen. Das ist jetzt auf Leute oder Tiere, irgendeinen Reim zu finden, ist ja kein Problem. Aber einer, der irgendwie erstens funktioniert, die Geschichte weitertreibt und dann hinkommt zu so einem, sagten sich oho, fragten blöd wieso, brachten es nur zum Jo. Ja, da ist mir nichts eingefallen. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Hier ist der Micha. Sag mal, nur Jungs heute wieder? Warum rufen denn da keine Mädchen an? Da sollte man doch denken, dass dann die... Nee, stimmt. Micha. Also, jetzt mal ganz wichtig. Ja. Also, was bis jetzt zum Pennymarkt gekommen ist, ja, das ist leider überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich sag dir mal, wie es weitergeht. Ja, mach mal. Also, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Sie hätten es da gern getrieben, doch leider wurde falsch geparkt. Die Bullen haben nicht lang gefackelt und waren gleich zur Stelle. Die beiden mussten wieder raus, es ging nicht auf die Schnelle. Was sagst du? Ja, schön! Hat doch sogar eine Pointe, wa? Hat sogar eine Pointe, soll aber im Grunde noch weitergehen, noch weitergehen. Dann mach mal weiter. Naja, jetzt schreibe ich das erstmal hier hin. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Weiter? Sie hätten es ja nicht... Sie hätten es gern getrieben, doch leider wurde falsch geparkt. Sie hätten es gern getrieben. Ach, wobei das dann immer gleich darauf hinausläuft, finde ich auch nicht schön, aber gut. Ich doch lieben zum Donner. Doch, nee, kann man das nicht irgendwie ein bisschen poetischer machen? Das ist doch nun mal keine Poetik, wenn... Naja, wenn doch, soll... draußen schon die Polizei steht, wa? Naja, vielleicht... Warum müssen die das dann im Pennymarkt treiben wollen? Ja, na guck, wenn sie nichts anderes gefunden haben bis jetzt, so ist nun mal, ja? So, sie hätten sie an den Trieben, doch leider wurde falsch geparkt. Weiter? Ja, die Bullen haben nicht lang gefackelt. Die Bullen haben nicht lang gefackelt. Und waren gleich zur Stelle. Und waren gleich zur Stelle. Die beiden mussten wieder raus. Die beiden mussten wieder raus. Ja? Es ging nicht auf die Schnelle. Es ging nicht auf die Schnelle. So. Also wenn du noch jemanden hast, der... Irgendjemand muss es jetzt weitererzählen. Ja, vielleicht mal ein Mädchen. Vielleicht mal ein Mädchen. Ist das poetischer. Naja, wollen wir mal hoffen. Gut. Ja? Das war's erstmal, wa? Okay, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bitte gleich. Auf jeden Fall hast du das ordentlich und wenigstens rhythmisch halbwegs okay weitergetrieben. Ja, man tut dem, was man so drauf hat. Mann, tut, was man so drauf hat. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, dann hören wir jetzt, würde ich erstmal sagen, ganz, naja, oder wir machen erstmal noch eben weiter, weil wir müssen ja dann noch zu den Talkfunkers kommen und den Zusammenschnitt des halbautomatischen Anrufbeantworters. Oder wollen wir das jetzt doch gleich machen? Doch, wir machen das jetzt gleich. Die Talkfunkers. Ihr wisst ja, David schneidet immer die Sendung mit, nimmt sich dann so meine Stimme, irgendwas, was ich gesagt habe, raus und zaubert dann ringsrum immer ein großartig wundervolles Hörspiel, dass so Folge für Folge für Folge für Folge hier abgesendet wird. Und wir sind jetzt bei Folge 18 angelangt. Vor zwei Wochen haben wir den Zusammenschnitt der ersten 17 Folgen, der dann einstündig war, also den Zusammenschnitt der Zusammenschnitte hören können. Jetzt fängt ihr, was heißt, die zweite Staffel an, Folge 18 der Talkfunkers. Die Geschichte einer Band, 18. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talkfunkers, die wir neulich erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet haben. Wir haben noch nicht sehr viel Action gehabt, aber jetzt haben wir uns so aus einer Laune heraus überlegt, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren. Hey, das wäre spannend. Ist das eine Scheißhitze, oder? Was? Ich bring die gleich wieder um. Ich finde das überhaupt nicht so warm. Nee? Hey Mann, wir befinden uns in einem Flughafengebäude, das voll klimatisiert ist. Ach so, echt? Hey Mann, geh ich doch mal von aus. Aber im Irak, da ist es bestimmt richtig warm. Stimmt, deswegen hätte ich mir eigentlich auch eher kurze Hosen anziehen sollen. So sieht's aus. So was würde ich nie machen. Wieso denn nicht? Ist doch unschön. Ja, aber wenn es so warm ist. Genau. Ja, und trotzdem, also kann warm sein wie will, wie Sau. Da trage ich doch lange Hosen. Aber wieso denn? Ja, weil ich einfach so, also was mich betrifft natürlich nicht, aber unter dem unerträglichen Anblick nackter, halbnackter Männerbeine durchaus eher leide. Ja. Die jetzt gewissermaßen so babymäßig keine Waden haben, weil sie nur noch Auto fahren. Wieso denn? Beim Autofahren werden nur die Waden durch Betätigen der Pedale gut trainiert. Na, bei mir nicht. Hey Mann, du darfst nicht immer von dir auf andere schließen. So sieht's also aus. Männerbeine sind doch, finde ich, wirklich ein peinigender Anblick. Und wie wär's mal mit Haare schneiden? Wie bitte? So ein frisches Lüftchen um die Kopfhaut kann erhebliche Abkühlung bedeuten. Meinst du, ich soll zum Friseur gehen? Hey klar, Mann. Darf ich gar nicht. Du darfst nicht zum Friseur gehen? Nee. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal beim Friseur war? Sieht aus wie ein Dreivierteljahr. Bei einer Wunderfriseuse. Was? In Sao Paulo. Echt, das ist ein halbes Jahr her, über ein halbes Jahr her, im November. Und die hat dir verboten, wieder zum Friseur zu gehen? Nein, und jetzt sind immer so Trullen um mich herum, die sagen, Mann, ey, lass dir die Haare schön lang was. Da würde ich ja... Du hast die ganz kurz ab... Ich würde mir auch gerne die Haare kurz schneiden. Aber du machst das nicht, um bei Frauen nicht im Misskredit zu geraten? Also um so den Niedlichkeitsfaktor bei den Weibern praktisch... Ey, man ist doch rein zur Unterdrückung. Weibliches Haarschneideverbot.

Brezel Göring mit Fuck Bollywood. Wir dichten weiter hier, oder? Also, wenn ihr noch halbwegs könnt, dann unter dieser Telefonnummer, aber ich würde vielleicht gerne nochmal sagen, wo jetzt weiter gedichtet wird. Also entweder führen wir weiter zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt, die hätten es gerne getrieben, doch leider wurde falsch geparkt. Die Bullen haben sich lange gefackelt und waren gleich zur Stelle, sie mussten wieder raus, es ging nicht auf die Schnelle. Wie geht's? Sich reimend weiter? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Oder wie geht's hier weiter mit Ralf und Udo, beide Schweißer, jeder in der Welt ein Reißer, sagten sich, oho, Liz und Ina, beide Schwestern, beide geistig noch von gestern, fragten blöd, wieso Gerd und Wolfgang, beide Deppen wollten miteinander rappen, brachten es nur zum Johannes und Peter, kluge Leute. Und? Hallo? Hi. Wer bist denn du? Ich bin der Augsburger. Der Augsburger, Tag Augsburger. Ja. So, hast mitgekriegt, worum es heute geht? Ja. Dichten, dichten, dichten, Hochleistungsdichten. Ja. Turbodichten. Ja. Ja. Ja. Wo würdest du jetzt hier gerne weitermachen? Bei welchem der Dichte? Ich glaube bei den mit den Namen da. Hans und Peter, kluge Leute? Ja. Weiter? Ach so. Ja, naja, ran an die Buletten. Ja, ach ja, du, ich soll noch einen Gruß von meiner Mutter zurücksagen. Ach so, schön. Ja. Ja, also, Hans und Peter, kluge Leute. Ich hatte da eins, also nur ein kleiner Satz, aber Ja, warte einen Moment. Ich muss jetzt überlegen. Mann, die Schwaben sind aber auch nicht die schnellsten, wa? ja, ich hab's vergessen. Da hättest du ja doch Notizen machen können. Ja. Wozu das schöne Papier verschwenden? Genau. Ja, Mann. Dann lieg ich doch im Bett. Na und? Ja. Naja, aber du wirst ja doch zwei Zeilen merken können. Ja, geht jetzt weiter. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander rappen, brachten es nur zum Jo. Hans und Peter, kluge Leute? Die Hans und Peter, kluge Leute, freuten sich doch schon auf heute. Was? Mann, der Weg ist weit zur Puppenkiste. Genau, jeder kluge Leute, beide kommen aus Bayreuth. Sind doch so toll. Oh, sind doch so toll, da fällt es komplett runter. Aber das sind Bayreuth ist doch gut. Bayreuth ist ganz okay. Also Hans und Peter, kluge Leute, kommen beide aus Bayreuth und wohnen nicht in Augsburg. Nee, das ist zu lang. Beide kommen aus Bayreuth. Gut, weiter. Und dann brachten sie nur zum Jo. Nee, musst du jetzt irgendwie, ha? Ach so, muss ich das auf Jo reimen? Na ja, auf wieso oder auf Oho. Ach so, okay. Beide aus Bayreuth. Naja, ich vermute mal, dass du das jetzt nicht so hin improvisierst. Doch, die wissen nicht. Wo? Nee. Ich verzweifle. Tschüss. Nein. Ja, doch. Wer bist denn du hier? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Das ist ja immer keiner. Hallo? Ja, Icke wieder. Ja. In der Wissenschaft bewandert, also bei Reut raus. Bayreuth, gut, bleiben wir bei Leute. Nee, also kluge Leute in der Wissenschaft bewandert, Also auf dem Stand von heute, weil das sind nicht Leute, sondern Leute. Ja. Also auf dem Stand von heute, ja, hauchten nur ein No. Aber warum denn? Wem denn? Na, zu der ganzen Sache. Ach so, zu der ganzen Sache. Haucht nur ein No. Ja, weil das ja keine Leute sind. Ja, du hast also jetzt aber gleich alle, das ganze Reimschema verändert, indem du noch eine vierte Zeile praktisch eingefügt hast. Ja. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollten miteinander rappen, brachten es nur zum Jo. Hansen, Peter, kluge Leute in der Wissenschaft bewandert. In der Wissenschaft. Also auf in der Wissenschaft bewandert, also auf dem Stand von heute, haucht nur ein No. Doch, Franziska, diese Schlange. Ja? Naja, nun ist weiter. Ach so. Ja. Super. Doch Franziska, diese Schlange. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Ja. Ich glaube, wir bleiben mal jetzt bei Demedicht, oder? Zweierdichte sind doch zu viel für junge Menschen. Denke ich auch. Gut, gut. Aber deine Tochter im Playboy sieht auch nicht schlecht aus. Alter Falter. Alter Schwede. Alter Schwede. Gut. Ja. Alles klar. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Jana. Jana? Ja, ich hätte für deine erste Lösung mit dem Pennymarkt eine Komplettlösung anzubieten. Eine Komplettlösung? Ja, genau. Na, mach mal weiter, richtig bis zum Ende, aber man kann ja trotzdem noch weitermachen, oder? Ja, naja, okay, könnte man schon, ja, klar. Also okay, sagen wir mal erstmal zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Halt, warte und... diskutieren, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich es ja, die ganze Zeit, was? Wer da jetzt nach einem Penny fragt. Weiter? Die Motzen, niemals haben wir Asche. Penny fragt, so, sie motzen, niemals haben wir Asche. Ach, Gerd, nicht was? Ja, weiter? Gerd zieht unsere Cents aus der Tasche. Was? Wer? Gerd. Schrödi-Gerd. Gerd zieht uns. Was war das? Unsere Cents aus der Tasche. Ah, das jetzt ist jetzt ja aber der ganze schöne Rhythmus wieder flöten. Naja, das ist aber in sich schon schlüssig. Also richtig schlüssig ist es aber ohne, muss ich mal sagen. Diskutieren was? Die ganze Zeit. Wer da jetzt nach dem, also wer fragt denn da jetzt nach dem Penny? Was soll denn das mit dem, wer da? Einer von den beiden halt. Ach so, wer da jetzt nach dem Penny fragt. Weil die denken, es ist ein Pennymarkt, dass man da Pennys kriegt. Genau. Nicht schlecht. Also, ne? Das ja, aber dann muss es irgendwie anders weitergehen. Also eine furiose Eröffnung und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach dem Penny fragt. Ja, das kommt ja noch. Also ich dachte, ich greife das Thema Gesundheitsreform nochmal auf. Na nee, jetzt muss man doch rinden, die Diskussion. Und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach dem Penny fragt. Er zu ihr, frag du mal lieber, sie zu ihm, nicht ich schon wieder. Und so, jetzt muss es hin und her gehen. Verstehst du? Oh, das wird ja richtig anstrengend dann. Naja, natürlich. Also, wir machen doch hier keinen Quatsch. Also nicht politisch. Und keine, na meinetwegen politisch, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen, also zu, boah. Gerd zieht uns unsere Tendenz aus der Tasche. Also nicht weiter, ja? Willst du jetzt den Rest nicht mehr hören? Na, nee, und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Jetzt müssen wir weiterarbeiten. Mach mal einen Vorschlag. Sie zu ihm... Oder irgendwie so, oder er zu ihr, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er auf den Boden. Na, so ist schön, genau. Sie schaut nach links. Nach links, er auf den Boden. Oder warte mal, vielleicht ist an die Decke ist einfacher, Boden ist schwierig. Sie also, schaut nach links, eher an die Decke. Genau, jetzt wird mir das aber zu kurz. Und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schauen nach links, eher auf dem Boden. Nee, eher an die Decke. Eher an die Decke. Da wirst du jetzt wieder kommen mit sie. Eher an die Decke, genau. Sie stellt sich dumm. Hm. Sie schaut nach links, er an die Decke, sie stellt sich dumm, er stellt sich dümmer. Das reimt sich nicht. Nein, aber jetzt muss es sich ja erst wieder rein. Wir sind immer noch, ist auch eine so, Zeile. Ja, okay. Moment, sie stellt sich dumm, er... Stellt sich dümmer. Das können Männer doch. So, jetzt haben wir zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er an die Decke, sie stellt sich dumm, er stellt sich dümmer. Ah, ist auch zu lang, wa? Nee, das geht aber. Ja. Sie... Naja, und der Reim ist schlimmer. Auf dümmer reimt sich wunderbar schlimmer. Oder immer. Also oder immer. Oder also, immer. Also, genau. Genau. Ein bisschen Mundartvollklub, Mundartpoesie. Also jetzt müsste ich mir was vorwerfen. Ja. Also sowas sagst du immer. Sie wirft ihm vor, sie weiß nicht was. Sie wirft ihm vor, mit... Er wirft zurück. Na, irgendwie sowas voller Frust. Also ja. So Frust und sowas mit... Dein Verhalten ist so schlimm wie immer oder so. Immer. Immer. Immer finde ich gut. Immer, dümmer, Zimmer. Zimmer. Also Moment nochmal. Soll ich mal einen Helfer noch dazustellen hier vielleicht? Vielleicht hilft es, wenn ich noch eine Helferin stelle. Hallo, Helferchen? Na, das war jetzt hier nichts. Hallo hier, Helferchen? Was ist denn hier los? Hallo, Helferchen? Ja. Ja, bist du ein Helferchen? Ja. Gut, wie heißt du, Helferchen? Ich bin noch kurz der Augsburger. Ja, wir sind jetzt, sie schaut nach links, er an die Decke. Sie stellt sich dumm, er stellt sich dümmer. Sie stellt sich dumm, er stellt sich kecke. Wieso denn das? Das sollte sich ja noch nicht reimen. Ach, kecke. Ja? Nein, muss ich ja jetzt noch ja nicht reimen. Ja, warum nicht? Oh Mann, Augsburger, ich mach mal hier mit einem anderen Helferchen weiter. Dem muss doch selber geholfen werden. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Icke? Ja. Ja, ich hätte was auf Leute noch. Die beiden Leute hätte ich noch was dran gereimt. Also jetzt mit irgendwie bei Penny kann ich jetzt nicht ansetzen. Ach so. Ja. Naja, wir haben jetzt aber Hans und Peter kluge Leute in der Wissenschaft bewandert, also auf dem Stand von heute hauchen nur ein No. Doch Franziska, diese Schlange, da geht's jetzt weiter. Oh shit. Ah, scheiße, oder? Ja, das ist richtig scheiße, weil ich jetzt an Leute an der Dichtet. Pech. Ja. Ist das wieder konfusionell hier heute? Nicht mal. Nee, ja. Da bin ich jetzt natürlich raus. Ey. Okay, na dann tut mir sehr leid, aber es war ein netter Anruf von dir. Alles klar. Tschüss. Sag mal, wie heißt du denn eigentlich, junge Frau? Jana, habe ich doch schon. Jana, gesagt. Na ja, Mensch, das wird man doch wohl mal vergessen dürfen. Naja, so wie na ja. Das ist doch ganz einfach. Jana. Soll ich mal ein Helferchen suchen? Wobei, es sieht aber auch schlecht aus mit den Helferchen, wa? Na, ich versuche mal nochmal. Hallo, Helfer? Ja, Reimschneiderei, Helferei. Super, na prima. Hier links ist die Jana, wer bist du? Ich bin Karl Dahl wieder, Karl Dalle. Naja, meinetwegen. Ach, immer diese Künstlernamen, weg, oh, verrückt. So, wie kannst du jetzt mal helfen? Ja, also ich bin bereit. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er an die Decke. Sie stellt sich dumm, er stellt sich dümmer. Wie geht's weiter? Du sollst dich nicht amüsieren, du sollst dichten. Ja, sie brüllt ihn an, dasselbe wie immer. Zu kurz. Mach mal anders. Mach mal, anstatt sie stellt sich dumm, er stellt sich dümmer, er ist frustriert. Sie stellt sich dumm, er ist frustriert. Weil sie die ganze Zeit... Frustriert. Aha. Weil sie die ganze Zeit... Wie viel fehlt denn da jetzt noch? Moment. Sie stellt sich dumm, er ist frustriert. Sie schaut nach links, er an die Decke. Sie stellt sich dumm, er ist frustriert. Weil sie die ganze Zeit... Mal wieder. Mal wieder? Mal, jetzt sind ja so Füllzeilen, oder? Wieder fragt, du frierst. Ja, die Verkäuferin eilt zum Handschuhfach. Sie haut von hinten der Braut eins aufs Dach. Er nimmt die Rohrzange wie damals Flippi und sind die draußen, sagen sie, das war ein Schnippi. Naja, so hingerotzt, würde ich sagen. Also ich fand den Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es war... Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt? Also ja, finde ich auch super, der ist von mir. Zwei Menschen, die sich lieben. Niemand weiß, was sie vorher trieben. Gehen. Nein, das geht um den Pennymarkt. Ja, Also zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. An dem Anfang ist nicht zu rütteln. Ja, genau. Sag mal, du bist doch kein Helfer. An den Preisen, die ihr selber sagt, erlitten sie einen Herzinfarkt. Da, das hatten wir schon. Naja, nicht ganz genauso aufgefallen. Doch, bei den Preisen, die sie sagen, bekamen sie einen Herzinfarkt. Sie drehten Tante Pede um und gingen dann zu Aldi. Aldi rum, denn das Hundefutter für Waldi stand dort beim Rattenfutter rum. Sie hatten ein bisschen Mitleid, der Hund... Jana, ist der junge Mann dir eine Hilfe? Nee, nicht so richtig. Hast du gehört, junger Mann? Ja, ich meine, aber ich meine... Du bist vielet, aber eine Hilfe bist du nicht? Respekt ist immer Hilfe, weißt du? Ein Respekt ist Anfang zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Ne? Also wenn man schon, also wenn man auch schon sagt, also er ist frustriert, ne? Und dann, weißt du, so wie immer, du frierst und dann geht das los. Das muss ja irgendwie mal vorwärts. Mein lieber Freund, du bist hier nicht in deiner Männergruppe. Ja, ich bin in meiner Männergruppe hier ganz alleine. Das ist meine Männergruppe. Ja, aber du machst jetzt aus mir und Jana nicht deine Männergruppe. Also ich hätte jetzt was anzubieten. Okay, dann schmeiß ich Karl Dall erstmal raus. Tschüss, Karl. Tschüss. Ja. Also sie schaut nach links. Wie war das? Er an die Decke, ne? Ja. Und dann weiter? Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe das nicht mitgeschrieben. Sie schaut nach links, er an die Decke. Sie stellt sich dumm, er ist frustrierend. Oder warte mal, wir kriegen das noch kürzer. Aber sie schaut nach links, dann an die... Nee, dann... Nee, er an die Decke, schon ja. Richtig. Die diskutieren ja, also reden sie ja eher aneinander vorbei. Ja, sie schaut nach links, er an die Decke. Sie stellt sich dumm, er ist frustriert, weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Weil sie mal wieder ewig... Oder sinnlos redet, oder... redet... Sinnlos. Was, und wie ging's weiter? Und er sich dafür nur geniert. Und er... Naja, jetzt haben wir aber ganz die schöne Dramatik verloren. Die Frage nämlich, wer nachher... Die Diskussion, wer nach dem Penny fragt. Na, sie redet ja die ganze Zeit. Weil sie mal wieder ewig redet und er sich... Was war das noch? Dafür nur geniert. Und er sich dafür nur geniert. Und er sich dafür nur geniert. Naja, ist auch was. Jetzt können wir noch einen Ehekrach vom Zaun brechen. Wie denn? Erst wird er rot. Und erst wird er blass, dann wird er rot. Erst wird er blass, dann wird er rot. Doch sie also irgendwie, dass sie halt nicht die Klappe hält. Also das. Naja, doch sie quatscht weiter. Was? Ja, da fehlt was. Also doch sie, Das gefällt die ganze Zeit, wer jetzt da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links an die Decke, sie stellt sich dumm, er ist frustriert, weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Erst wird er blass, dann wird er rot. Sie redet ohne Ende. Ja. Sie redet ohne Ende. Er sammelt all seinen Mut zusammen. Er sammelt allen seinen Mut, oder? Ja. Ach so, zusammen ist dann, naja, sammelt man zusammen? Nicht wirklich, ne? Nee, er sammelt allen seinen Mut. Er nimmt all seinen Mut zusammen, das wäre richtig. Er nimmt, ja, genau. Erst wird er blass, dann wird er rot, sie redet ohne Ende. Er nimmt all seinen Mut zusammen, oder? Er sammelt allen seinen Mut. Nee, er nimmt all seinen Mut zusammen. Ja. Er nimmt all seinen Mut zusammen. Und legt dann seine Hände. Und legt dann seine Hände. Es gibt einen Zeilensprung. Mach ich bei zusammen schon den Zeilensprung. Erst wird er blass, dann wird sie rot, sie redet ohne Ende. Er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände. Ach, jetzt haben wir hier so einen Binnenreim. Den können wir in Kauf nehmen. Um ihren Hals und drückt dann zu. Du wolltest Dramatik. Naja, um ihren Hals und drückt dann zu. Aber jetzt haben wir, Mut haben wir noch keinen Reim. Ach, zusammen haben wir noch keinen Reim. Was? Auf zusammen haben wir jetzt keinen Reim. Braucht doch auch nicht. Ach so, meinst du? Wäre doch aber schön. Ja. Pennymarkt fragt, frustriert, geniert, Mut zusammen. Nee, auf Hände kommt dann der Reim. Oh, ja? Na, dann wird's aber riesenlang hier. Warte mal, nochmal. Und er sich dafür nur geniert. Ja. Naja, und dann lassen wir das Blass und Rot weg und sagen, weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Sie redet ohne Ende, er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände. Dann. Wie? Das ist dann ja zu kurz. Ach echt? Das ist immer noch ziemlich lang. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Ja. Das ist ja nicht so lang. So naja. Lang muss es ungefähr sein. Wieso? Aber sie redet ohne Ende. Ja. Und dann kommt doch das mit, erst wird er blass, dann wird er rot und legt dann seine Hände. Ach so, und er sich dafür nur geniert. Sie redet ohne Ende. Was? Nochmal, nee, eigentlich war jetzt, wenn er dafür nur geniert, erst wird er blass, dann wird er rot, sie redet ohne. Genau. Sie redet ohne Ende. Ja. Und wie geht's dann weiter? Er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände. Ach so. Das mal, so meinst du das? Ja, ja. Und legt dann seine Hände. Jetzt geht's weiter. Um ihren Hals und drückt dann zu. Sie kann noch einmal. Ach so, aber wenn wir das jetzt nochmal auf Markt reiben, dann haben wir fast so ein Ende. Doch sie stirbt schneller, Herzinfarkt. So nicht schlecht, oder? Naja. Sie redet ohne Ende, er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände um ihren Hals. Oder so. Doch sie stirbt schneller, Herzinfarkt. Ein bisschen sehr knapp, aber es würde gehen, ja. Ja, na, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er an die Decke, sie stellt sich dumm, er ist frustriert, weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Erst wird er blass, dann wird er rot, sie redet ohne Ende, er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände um ihren Hals und drückt dann zu. Doch sie stirbt schneller, Herzinfarkt. Finde ich super. Das ist besonders schön, weil es sich so gar nicht reimt. Ja, das reimt sich dann ja nicht mehr. Also ja, man gut. Muss schon ein langes Reimgedächtnis haben. Oder? Naja, es geht schon. Das finde ich eigentlich doch ziemlich, irgendwie hat es so eine innere Modernität. Ja, es hat sowas von diesen typischen Beziehungsstress, mit dem sich jeder auseinandersetzen kann. Genau. Von diesem Beziehungsstressreimen praktisch. Weil schon jeder mal bei Penny gestanden hat. Mann, Mann, Mann, Mann. Na, das haben wir ja hier aber wieder super hingekriegt. Naja. Okay. Gut. Was? Ja, naja, doch. Dann da sei mal nicht unstolz. Dann trinkt mal das andere zu Ende. Genau, doch, Franziska, diese Schlange, daran muss jetzt weitergearbeitet werden. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Weil das oben ist ja schon... Weil es kommt natürlich ein bisschen unvermutet. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer da jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er an die Decke, sie stellt sich dumm, er ist frustriert, weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Erst wird er blass, dann wird er rot, sie redet ohne Ende, er nimmt also seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände um ihren Hals und drückt dann zu, doch sie stirbt schneller. Herzinfarkt, Spitze, Spitzengedicht. Wir machen jetzt aber hier unten weiter bei. Gerd und Wolfgang, beide Deppen, wollen miteinander rappen, brachten's nur zum Jo. Hans und Peter, kluge Leute, in der Wissenschaft bewandert, also auf dem Stand von heute, hauchten nur ein No. Doch Franziska, diese Schlange, hallo? Hallo? War Trockenrapper und rappte lange. Was? Wieso Trockenrapper? Trockenrapper, hast du doch von selber gesagt. Achso, habe ich selber gesagt. Naja, aber das hat er jetzt mit Hans und Peter nichts zu tun. Das geht auf Schlangen. Hans und Peter, kluge Leute in der Wissenschaft bewandert, also auf dem Stand von heute, haucht nur ein No. Ja. Doch Franziska, diese Schlange... war Trockenrapper und rappte lange. Da muss ich niesen. Wäre jetzt ganz schön, wenn sich Schlange vielleicht auch nochmal in der Wissenschaft bewandert reimen würde. Und dann erst der lange Reim käme. Verstehst du? Eine lange Schlange landet. landet als Trockenrapper. Und zwar lange. Was heißt denn landet? Ja, ich denke, du willst einen Reim haben auf Bewandert. Bewandert, naja. Bewandert kannst du auch landet sagen. Landet? Ja, natürlich. Nee, das ist aber ein schäbiger, schlechter Reim. Ein Billigreim, ein bisschen Ramschreim. Ein Grabbelkistenreim ist der. Was praktisch. Ist denn bewandert? Das ist ein Gebirges bewandert. Bewandert? Gehst ja so kein Reim auf bewandert. Ja, bewandert auf bewanderten Reim, das ist gar nicht so einfach. Ja, ist nicht so einfach, aber wollen wir es uns einfach machen? Nee. Bewandert. Das war keine Schandtat. Keine Schandtat. Ja, das ging ja vielleicht schon. Ja, aber trotzdem brauchen wir über den Reim hinaus, müssen wir jetzt noch storymäßig natürlich irgendwie die Logik nicht verlieren. Ja, Hans und Peter, kluge Leute in der Wissenschaft, bewandert also auf dem Stand von heute auch nur ein No. Doch Franziska, diese Schlange. Ja, genau. Wurde Trockenrapper und zwar lange. Und dann kann man das für das andere nehmen. Nein, wir brauchen noch bewandert. Ja, und keine Schandtat war das. Dass am Ende die Ruf rauskam. Welche auf! Ja, genau. Ja, das ist echt reimlich, oder? Ich fress dich. Keine Schande hat, dass die am Ende so groß rauskam wie das Pikass. Wo reimt sich jetzt Pikass? Ja, weil das wie so raufgeklatscht ist auf den Tisch. Am Ende. Ja, der Pikass ist irgendwie wie so raufgeklatscht auf den Tisch. Aber irgendeine innere poetische Logik hat das nicht, würde ich mal sagen. Also guck mal, dies ist eine Schlange. Man muss sie irgendwie erklären. Du kannst deine Frau nicht mehr Schlange oder so stehen lassen. Ne? Das kann ja auch eine Schlange gemeint sein. Nicht? Ne, Franziska kann ja trotzdem einfach so eine Schlange sein, ohne dass man das jetzt besonders erklärt. Genau. Ohne dass man, aber man kann es ja auch besonders erklären. Genau. Also dass diese Schlange heißt Franziska. Ne? Also Franziska, diese Schlange. Ja. Wurde Trockenrapper und zwar lange. Das war keine Schandtat, dass er am Ende so groß rauskam, wie ein Rand. Keine Schandtat, dass er am Ende so groß rauskam, wie ein Brandblatt. Gibt's sowas? Ja, sowas gibt's wirklich, so wo man was mit einbrennt. Das Nein. War keine Schandtat, dass er am Ende so groß rauskam, wie ein Brandblatt. Ach, du denkst jetzt nur aus. Muss man ja. Ja, stimmt, aber es muss dann natürlich auch eine innere Logik muss doch irgendwie bleiben. Ja, stimmt schon. Stimmt, oder? Ja. Sonst hat man ja keine Lust zuzuhören. Ich danke dir für deinen Anruf. Aber auf jeden Fall, das kann eine Schlange sein, dann muss ja keine Frau sein. Genau, okay. Ja. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Warum jetzt die Meldung? Na, weil ihr nicht nur hier anrufen könnt, sondern und nicht zu Wort kommen, sondern eben auch da anrufen. 731 39 32. Wie war denn jetzt die Nummer? Völlig vergessen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, 39 32, da kann man auch anrufen und so Ansagen, Sprüche, kurze Gedichte, Reflexion, philosophische Überlegung, künstlerische Versuche, erste Lieder, Chorgesang, all das kann man da auf Band hinterlassen und dann kommt und es wird dann zusammengeschnitten und rauskommt ungefähr so was. Ja, super, kurz mal, wir sitzen ja alle hier und wir wollen bei dir rinnen, aber ist ja unmöglich. Unmöglich, ja. Ich wollte eigentlich bloß mal fragen, ob du nochmal hier von die jungen Pioniere da hier Bonbon-Fabrik spielen willst. Ja, ich wollte das mir nochmal aufnehmen, ich hab meins mir verbummelt, das wäre ganz toll lieb. Ciao. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Nun singt und seid froh, jauchzt alle und sagt, so, unsere Herzenswonne liegt in der Krippe bloß und leuchtet doch wie die Sonne in seiner Mutters Schoß. Du bist A und O, na ja, nun seh zu, wie du nach Baumarkt in diese ganzen Schnäppchen jagst. Joa, hier ist Blümchen aus Mülrose und ich wollte mal sagen, alle Cottbusser kommt mal gerne her, hier ist die geilste Stadt, die wo gibt. Ist ja sehr witzig. Eigentlich wollte ich nur noch zu den Rumdallereien-Geschichten das Wort Fiesematenten hinzufügen. Vielleicht passt es ja ein bisschen. Fiesematenten machen. Kuttner? Ich würde mal gerne ein bisschen mit dir sprechen, wa? Also ich meine, man könnte auch, während man rumdallert, Fiesematenten machen. Oder während man Fiesematenten macht, rumdallern? Naja, so ähnlich. Ey, grüß dich, Kuttner, Alter. Ich würde gerne eine Runde mit dir sprechen, wa? Ja, deine Sendung finde ich ja nicht so schlecht, wa? Also, ich war bis gleich. Du hörst jetzt den Anrufsbeantworter bei dir an Dienstag in der Sendung. Und an diesem Tag wäre es cool, wenn du da nochmal das eine Lied da spielen würdest, das wurde ganz am Anfang gespielt hast, mit dem eine kleine Kind, wo ein gutes Nachtlied gesungen hat oder sowas. Und dann, you drive me crazy, und dann die Mutter, ach sowas doch nicht, scheiß Kind. Ja, und wenn du das nochmal spielen würdest, das wäre cool. Also dann, gute Nacht noch. Kuttner, deine Sendung ist langweilig. Lass mich sie machen. Ich bin's, Hans, oder wie du sagst, Martin. Ich komm vorbei, bringe ein bisschen pfundige Musik mit und dann rock die Hütte. Alles klar? Papala Pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, ich spreche ja nach dem Piep, nur wenn er schon wieder ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist, wie ich ihn jetzt zum zweiten Mal dran habe, dann finde ich das tierisch komisch. Weil ich rufe mein Handy aus an und das wird langsam teuer. Und mein Name ist Christian, ich komme aus Porno, ich bin 25 Jahre alt und nein, ich bin 20, ich bin ehrlich. Und ich habe natürlich gute Laune, ich suche eigentlich immer zum Datteln. So wie Kuttner so schön sagt. Genug Info? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Sollen wir weiter mit den Kokainliedern? Weil in mir eine Welt zerbrach.

Yes, that is the sound created by Fritz.